Das Ideal aller Erziehung ist das harmonische Zusammenbringen von Volk und Religion, von Nation und Gott. Zweckmäßig und intellektuell sollte der Mensch zum Weltbürger, zum reinen Diesseitsmenschen ausgerüstet werden. Mit einer unverständlichen Wärme wurde diese völlig undeutsche Schulart der weltlichen und religionslosen Schule gerade von den Führern in der Pädagogik, ja auch von manchen Lehrerorganisationen gefördert und unterstützt. Die traurige Konsequenz aus diesem Beginnen war dann die proletarisch-sozialistische Schule ohne Religionsunterricht, die nur dem proletarischen Klassenkampf dienen sollte.